Bon dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Oh wow, Daniel is bilingual now. Ah, Daniel ist jetzt zweisprachig. I think I can do the two. Ich glaube, das kann ich auch. Bon dia. Guten Morgen. Hi. Good morning. Buenos dias. We have so many languages. Guten Morgen in so vielen Sprachen. Bonjour. Guten Morgen. Oh, yeah. We could probably do another 5 languages if we wanted to. Wir könnten das noch in 5 weiteren Sprachen tun, wenn wir wollten. Good to serve your people and good to be happy. Es tut gut, euch zu dienen. Es tut gut, glücklich zu sein. Christians who are not happy are going to have a really tough time in heaven. Christen, die nicht glücklich sind, werden es im Himmel sehr schwer haben. Heaven is so full of joy, it's hard to even contain it. Der Himmel ist so voll von Freude, es ist schwer, sie zu bändigen. All right, let's go and continue. Machen wir weiter. What, verse 12, what right do I have to pronounce judgment on unbelievers? Vers 12, welches Recht habe ich, über Ungläubige zu urteilen? That's God's responsibility. Das ist Gottes Verantwortung. How does the church need to hear these words? Wie nötig hat es die Gemeinde, diese Worte zu hören? All day long, the church pronounces judgments on the unbelievers. Den ganzen Tag über urteilt die Gemeinde über die Ungläubigen. When only see the amount of judgments the Christians have made about non-Christians politicians, it's scary. Wenn ich nur sehe, wie viele Urteile Christen über die nichtchristlichen Politiker gefällt haben, ist das erschreckend. You know, we judge so many people in this world. Wir verurteilen so viele Menschen in dieser Welt. Paul said, what right do I have? He said he doesn't even have that right. Paulus sagt, welches Recht habe ich dazu? Er sagt, er habe nicht einmal dieses Recht. It is God's own right to judge those who have not accepted him. Es ist Gottes eigenes Recht, diejenigen zu richten, die ihn nicht angenommen haben. So, my friend, have you judged people who are unbelievers? Mein Freund, hast du Menschen gerichtet, die ungläubig sind? Do you know, think. Überleg mal. We sit in the train, we sit in the airplane, we sit in the tramway. Wir sitzen im Zug, wir sitzen im Flugzeug, wir sitzen in der Straßenbahn. And there we see people dressed in a weird way. Und da sehen wir Menschen, die seltsam gekleidet sind. And we judge them. Und wir urteilen. We see people filled with piercings and tattoos and we judge them. Wir sehen Menschen mit Piercings und Tattoos und wir verurteilen sie. We see two gays kissing passionately and we judge them. Wir sehen zwei Männer, die sich leidenschaftlich küssen und wir urteilen. Paul said that we Christians do not have the right to judge non-believers. Paulus sagt, dass wir Christen nicht das Recht haben, über Ungläubige zu urteilen. The only responsibility over this is Jesus' responsibility. Der Einzige, der dafür Verantwortung hat, ist Jesus. Er ist verantwortlich. But look what he says then. Schau, was er noch sagt. But those who are inside the church family are our responsibility to discern and to judge. Aber für diejenigen, die in der Gemeindefamilie sind, sind wir verantwortlich, sie zu beurteilen und zu urteilen. Reinhard, I don't believe Paul was inspired by the Holy Spirit here. Reinhard, ich glaube nicht, dass Paulus hier vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Because if he really was inspired by the Holy Spirit, he actually disagreed with Jesus. Denn wenn er wirklich vom Heiligen Geist inspiriert war, dann hat er Jesus hier widersprochen. Because Jesus himself said. Denn Jesus selbst sagte. In Matthew chapter 7. Yeah, we can quote all the Bible verses if we want to, can't we? In Matthäus 7. Ja, wir können alle Bibelverse zitieren, wenn du möchtest, nicht wahr? Jesus himself said, do not judge. Jesus selbst sagte, richtet nicht. So that you will not be judged. Auf dass ihr nicht gerichtet werdet. But look. Aber schau. If you really study everything that the Bible teaches about judging. Wenn du wirklich alles studierst, was die Bibel über das Richten lehrt. You will find out that we are not supposed to judge and yet we have to judge. Wirst du herausfinden, dass wir nicht richten sollen und doch richten müssen. So, look. Schau. Most of the judgment that we do is we judge the motives and the intention of the hearts of people, which of course we are never allowed to do. Die meisten Urteile, die wir fällen, bestehen darin, dass wir die Motive und Absichten der Herzen der Menschen beurteilen, was wir natürlich niemals tun dürfen. Then in Matthew chapter 7, Jesus talks about this religious hypocritical judgment, where we think we're better than other people. In Matthäus Kapitel 7 spricht Jesus über dieses religiöse, heuchlerische Urteil, wo wir uns für besser halten als andere Menschen. If you look at the context, that's what he's talking about. Wenn du den Kontext ansiehst, dann spricht er genau davon. That we have a splinter in our own eyes that we're not willing to remove, but now we think we can judge the brother who about his splinter. Über den Splitter in unserem Auge, den wir nicht entfernen, aber wir denken, wir können über den Splitter unseres Bruders richten. And of course, that's something we must never do. Und das ist natürlich etwas, was wir niemals tun dürfen. So, look, here Paul is not talking about judging the motives of anybody. Paulus spricht hier nicht davon, die Motive von irgendjemandem zu beurteilen. Because to the same church, to the Corinthians, he also wrote that we must not judge anything before the time. Denn an dieselbe Gemeinde, an die Korinther, schrieb er auch, dass wir nichts vor der Zeit beurteilen sollen. But only when Jesus, the perfect judge, comes back, he will judge according to the motives and the intentions of the heart. Erst wenn Jesus, der perfekte Richter, wiederkommt, wird er nach den Motiven und den Absichten des Herzens urteilen. So now, what kind of judging is he talking about here that he says is our responsibility? Von welcher Art des Richtens spricht er hier, das in unserer Verantwortung liegt? He's not judging about motives of hearts of people. Er urteilt nicht über die Motive der Herzen der Menschen. Please remember. Bitte denk daran. If we take anything out of the context, we will have a problem understanding what the Bible is trying to tell us. Wenn wir etwas aus dem Kontext reißen, werden wir Schwierigkeiten haben zu verstehen, was die Bibel uns sagen will. So what is the context? Was ist also der Kontext? The context is that we have people among us who decide to live in sin and are by no means willing to let it go. Der Kontext ist, dass wir Menschen unter uns haben, die sich für ein Leben in Sünde entscheiden und keineswegs bereit sind, davon loszulassen. And we are discerning that this is destructive, that messes up the whole life of the body. Und wir stellen fest, dass es zerstörerisch ist, dass es das ganze Leben des Leibes durcheinander bringt. And that's when we make the judgment, and look what kind of judgment. Und dann fällen wir das Urteil. Wie sieht dieses Urteil aus? He said, so it's your duty to remove that wicked one from among you. Er sagt, es ist also eure Pflicht, den Bösen aus eurer Mitte zu entfernen. So we are not calling him a bad person with an evil heart, because we don't know the hearts. Wir nennen ihn nicht einen schlechten Menschen mit einem bösen Herzen, denn wir kennen das Herz nicht. But we are saying, it is very obvious you refuse to let go of your sin, you choose to live in it and yet call yourself a Christian brother. Aber wir sagen, es ist offensichtlich, dass du dich weigerst, deine Sünde loszulassen. Du hast dich entschieden, in ihr zu leben und dennoch nennst du dich einen christlichen Bruder. So we make the judgment, we make the decision that you cannot be part of our Christian community. Deshalb fällen wir das Urteil und wir entscheiden, dass du nicht Teil unserer christlichen Gemeinschaft sein kannst. That's the judgment Paul is talking about. So that means we're not mad at them, we're not evil, we don't have a mean heart. Das ist das Urteil, von dem Paulus spricht. Das heißt nicht, dass wir Schlechtes tun, wir sind nicht böse. Wir haben kein gemeines Herz. But out of love we have to make this decision, this judgment. Aber aus Liebe heraus treffen wir diese Entscheidung, dieses Urteil. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.